Lektion 8, Übung 2. Wo bleibst du denn? Wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit. Der Film beginnt um 8. Wie spät ist es denn jetzt? Na, 7:15. Was? Schon so spät? Du, das schaffe ich nicht. Ich habe noch 10 Minuten im Labor zu tun. Ich kann hier frühestens um 7:30, 7:20 weg. Dann sind wir erst um 7:50 am Kino. Na gut, du musst ja nicht kommen. Dann gehe ich eben allein. Bleib doch in deinem Labor. Nina, nicht böse sein. Es tut mir leid. Ich habe eine Idee. Wir gehen morgen ins Kino. Und heute Abend... Morgen kann ich nicht. Morgen will ich nicht zu spät ins Bett gehen. Übermorgen muss ich früh aufstehen. Und übermorgen Abend? Kannst du da? Ja, übermorgen geht es. Na, siehst du. Nein, entschuldige, übermorgen kann ich doch nicht. Ich muss nach Luzern und komme erst spät zurück. Dann gehe ich eben mit Jürg. Der kann bestimmt. Nina, bleib ruhig. Geht es nicht vielleicht doch morgen? Wir können in die 6 Uhr Vorstellung gehen. Dann bist du früh genug im Bett. Naja, vielleicht. Also gut, morgen. Prima. Und heute gehen wir essen und dann noch eine Stunde ins Exquisit. Wartest du bitte im Theatercafé? Ich bin um 7:45 da. Also in einer Stunde. Aber spätestens. Ja, klar. Versprochen. Bis gleich.